Abschnitt 55 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Kanzel euch. Gesicht, ich seh dich, Brudervolk gebadet nackt, dem Gräbenlabyrinth entschreiten. Gezähmte Tiere stehen spalier zu beiden Seiten, der Himmel donnert, Purpur überflackt. Einbiegt ihr in verschüttetes Kastell, wo aus den Steinen Knospen schon schalmeien, wo in dem Rauch der priesterlichen Weihen Monstranzen klirren und Jehovas Name hell. Die Kanzel euch, Posaune euer Mund, es gießt sich aus in aller Innen, das ausgetrocknet ist bis auf den Grund. Jauchz, Kreatur, die heiligen Ströme rinnen wieder die alte Bruderspur. Ende von Die Kanzel euch.